Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense, brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Grüezi und hallo, liebe Freunde des VfL Wolfsburg, liebe Freunde des Wölferadios. Wir haben heute wieder eine schöne Sendung für euch zusammengestellt. Und zwar sind zu Gast unsere drei Fanbeauftragten, Carsten Ihle, Michael Schrader und Holger Ballwanz. Jawohl, alle drei, wird eine Premiere im Wölferadio. So viele auf dem Mal haben wir noch nie verarztet. Was sie sagen zur aktuellen Lage in der Fanszene, aber auch zum Umgang mit Julian Draxler zum Beispiel, das wird sehr, sehr spannend. Da gleich mehr dazu. Und dann geht es natürlich um das Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim, El Plastico sozusagen, Teil 1. Und da habe ich den Betreiber des Hoffenheim-Blogs zu Gast, den Marco. Der wird uns erzählen, warum die TSG angeblich große Chancen hat, den VfL zu schlagen. Das werden wir besprechen. Alles jetzt. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, von so einem 0-0 wird man ja nicht satt, könnte man meinen. Ja, so ist es auch. So als Fan erwartet man sich dann doch ein bisschen mehr. Vor allen Dingen dann vom ersten Heimspiel war man ja doch ein bisschen euphorisch und so. Hat sich dann alles zum Schluss, ich will nicht sagen in Wohlgefallen aufgelöst, aber es hätte besser laufen können. Und eigentlich hätte es auch besser laufen müssen. Denn allein wenn ich mir die Statistiken zum Spiel angucke gegen Köln, ist es so, dass wir... der VfL nämlich in allen Belangen besser gewesen ist. 56% gewonnene Zweikämpfe, mehr Torschüsse, 18-16, mehr Ballbesitz und zwar 60%. Das Komische, und da sind wir ja wieder beim Fußball, ist, dass man davon gar nicht so viel gesehen hat. Denn zum Beispiel die hochkarätigen Chancen, da habe ich die Kölner weiter vorn gesehen. Und da, ja, zum Glück hatten wir Korn-Castells hinten im Kasten stehen. Und natürlich Jeffrey Boomer, den ich auch sehr, sehr stark gesehen habe. Korn-Castells wahnsinnig gute Paraden gezeichnet. Da habe ich mir manchmal gefragt, wo holt er den denn her? Den Reflex und auch gerade aus naher Distanz super gehalten. Aber auch Jeffrey Boomer, zweikampfstärkster Mann auf dem Platz, fast alles weggeräumt, was irgendwie geht. Das ist eine richtig starke Verpflichtung. Super Mann, haben wir euch ja schon ein paar Mal gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Geht voran von der Einstellung her. Und ja, da können wir uns, glaube ich, noch ein bisschen mehr freuen. Ist so ein bisschen Garant auch dafür, dass wir jetzt eigentlich in drei Spielen mehr oder weniger nur ein Gegentor gekriegt haben. Alle Augen waren zum Debüt ja auch auf Mario Gomez gerichtet. Ja, der hat ziemlich gut losgelegt am Anfang mit dem Torschuss, wie ich fand. Danach so ein bisschen untergetaucht, da hat man schon gemerkt, da fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Aber mit ihm konnte und wollte man Fußball spielen. Viel, viel Doppelpass habe ich gesehen. Er hat immer versucht, dann die Leute auch einzusetzen, dann wieder in Position zu laufen. Kam dann öfter mal den Schritt auch tatsächlich zu spät, hat er ja auch selbst gesagt. Da fehlt noch ein Stückchen was. Da war die Euphorie natürlich auch groß, aber wir sollten da auch fair bleiben und nicht gleich von Anfang an alles erwarten. Die Torschussbilanz ist ja überschaubar. Ich glaube, zweimal hat er aufs Tor geschossen. Das war so ein bisschen, ja, wenig insgesamt. Aber er ist zum Beispiel mehr gelaufen als ein Spieler aus dem defensiven Mittelfeld, nämlich Yannick Gerhardt, was ja dann für einen Stürmer auch nicht ganz selbstverständlich ist. Das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Also der Eindruck, der war ganz okay. Ist noch viel Luft nach oben, klar. Aber wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass da noch mehr kommen wird. Yannick Gerhardt habe ich angesprochen. War ja das Spiel gegen seinen alten Verein. Da hat man ganz, ganz oft gemerkt, dass er ja häufig mal die falsche Lösung gewählt hat. Er hat versucht, oder hat nicht versucht, das mal so, um es mal so rum zu sagen, das Spiel schnell zu machen. Da war sehr viel Sicherheit dabei, wie man beim ganzen Team übrigens gemerkt hat, fand ich. Mit Arnold wurde das in der zweiten Halbzeit besser. Ich bin jetzt weit davon entfernt, hier irgendwelche Spieler zu fordern und so. Aber ich habe das Gefühl, dass Maxi in diese Mannschaft gehört. Und ja, Dieter Hecking hat ja auch da den Konkurrenzkampf auf der Position, auch mit Luis Gustavo, der wieder sehr solide gespielt hat, aber jetzt auch nicht viel nach vorne gemacht hat, um es mal so zu sagen. Da hat er den Konkurrenzkampf hier angeheizt, unser Trainer, und da bin ich auch mal gespannt, wer dann am Samstag in Hoffenheim auflaufen wird. Unser Trainer hat aber rund ums Köln-Spiel noch was anderes gesagt, nämlich, dass die Stimmung und die Leistungsbereitschaft der Mannschaft unwahrscheinlich gut ist. Und das ist ja auch mal eine sehr, sehr positive Nachricht. Dem sollten wir uns auch nicht verschließen, sondern das sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Es war ja in der vergangenen Saison nicht immer so, dass da immer alles gepasst hat. Jetzt scheint es so, als sollte sich da was ganz Neues entwickeln, neuer Mannschaftsgeist etc. Das wäre ja super, wenn das alles tatsächlich auch klappt und wenn man diese Tendenz schon sehen könnte, die Dieter Ecking so beschreibt. Ich glaube, das kann ich wirklich sagen, dass wir eine Mannschaft haben, die ja, zusammenwächst, immer mehr zusammenwächst. Ich denke schon, dass wir natürlich da noch bisschen Entwicklungsbedarf sehen, aber im Moment macht die Mannschaft auf mich einen sehr guten Eindruck. Ja, sehe ich auch so. Am Willen hat es nicht gemangelt. Vielleicht so ein bisschen noch am Können und an Fähigkeiten, das tatsächlich auch auf den Platz zu bringen. Aber zu so einer frühen Phase in dieser Saison auch kein Beinbruch, sagen wir es mal so. Die Ergebnisse stimmen noch, bist nur ungeschlagen. Jetzt in Hoffenheim nachlegen und alles ist gut. Sogar die Bild-Zeitung hat das aufgegriffen, dass gute Stimmung beim VfL herrscht. Das ist dann offensichtlich dann tatsächlich mal eine Schlagzeile wert. Und ja, wenn es schon soweit ist, hätte ich jetzt fast gesagt, dann sind wir vielleicht auf einem guten Weg. Und über diesen guten Weg insgesamt, den der VfL hoffentlich wieder einschlägt in dieser Saison, möchte ich auch reden mit meinen ersten Gesprächsgästen. Nordkurve. Und jetzt feiern wir Premiere im Wölferadio, denn zum ersten Mal sind drei Gesprächspartner auf einmal zu Gast hier in der Sendung. Und das sind keine geringeren als unsere Fanbeauftragten. Hallo Holger Ballwanz, hallo Michael Schrader, hallo Carsten Ihle. Schön, dass ihr da seid. Hallo, grüßt euch. Jenny, grüß dich. Hallo. Hallo. So muss es sein beim Fußball, alle brüllen durcheinander und da kommt hinterher was Anständiges bei raus. Ja, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr Zeit habt, vor allen Dingen alle drei auf einmal. Kommen wir auch gleich mal zur ersten Frage. Erste Heimspiel gegen Köln liegt hinter uns. Wie sehr seid ihr zufrieden im sportlichen Hinsicht, aber auch was die Leistung der Fans angeht? Ja, vielleicht darf ich gleich kurz anfangen, Holger Ballmann. Ja, ich sag mal so, zum Sportlichen konnten wir, glaube ich, mit dem Auftakt der beiden Auswärtsspiele zufrieden sein, aber ich glaube, ein Heimspiel mit 0-0 gegen Köln entspricht wahrscheinlich nicht den Vorstellungen, die wir alle hatten. Und von daher müssen wir, glaube ich, jetzt in Hoffenheim wieder nachlegen. Das hoffe ich auch. Michael, siehst du es ähnlich? Im Prinzip ist dem nichts hinzuzufügen. Holger hat das schon richtig gesagt. Auf der anderen Seite, wir haben drei Spiele gehabt und der ist ein Gegentor gekriegt. Hat auch schon lange nicht mehr. Also von daher alles im grünen Bereich. Gespannt waren ja viele auch im Vorfeld, wie man mit Julian Draxler von Seiten der Fans umgeht. Jetzt hat es aus meiner Sicht ja kaum Pfiffe gegeben, ist alles sauber abgelaufen. Carsten, wie ist dein persönlicher Eindruck bei der Geschichte? Ich fand, dass die VfL-Fans zum Spiel in Köln den Julian vernünftig begrüßt haben. Er ist ein Teil unserer Mannschaft und ich glaube, sie haben dem Appell von Klaus Allofs sind sie da gefolgt und haben die Mannschaft unterstützt. Ich habe den einen oder anderen Pfiff aus der Fankurve gehört, wenn er zur Ecke gegangen ist, gerade in der zweiten Halbzeit. Ja, auch das gibt es, das ist ein Stück Realität, aber was ich klasse fand, die große Masse hat es nicht aufgenommen und hat das nicht unterstützt. Ganz im Gegenteil, hat die Mannschaft supportet. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass der Julian auch Szenenapplaus bekommen hat. Ich fand, der hat insgesamt eine tolle Teamleistung abgeliefert, soweit ich das als Nicht-Fußballer beurteilen kann. Hat sich sehr bemüht und hat ja für diese Dinge auch Szenenapplaus bekommen. Und das fand ich gut und so soll das auch sein. Die Fans stehen ja sowieso unter besonderer Beobachtung in dieser Saison, weil es ja auch eine Saison unter Bewährung sozusagen ist. Man muss sich bewähren aufgrund der Vorkommnisse in Hannover, dass da jetzt nichts Schlimmeres wieder dazukommt. Das waren wahrscheinlich für euch auch arbeitsintensive Wochen und Monate. Wie beurteilt ihr die ganze Geschichte? Ja, uns hat das natürlich beschäftigt. Nicht erst seit dem Spiel in Hannover, aber insbesondere natürlich nach dem Spiel in Hannover hat uns das beschäftigt. Ich möchte vielleicht einfach nur mal ein Stück auf das Ergebnis eingehen, das wir aus dieser Beschäftigung jetzt erzielt haben. Wir haben, ich glaube, zwei maßgebende Dinge getan. Wir haben einmal bei uns clubintern darüber nachgedacht, ob es für solche Vergehen von Fans des VfL Wolfsburg einen Katalog von Maßnahmen geben muss, also in dem Sinne, wenn ich das eine tue, dann kann sozusagen auch die Strafe oder Maßnahme darauf folgen. Das haben wir getan, wir haben das auch veröffentlicht, wir haben ein Fanforum dazu stattfinden lassen und haben alle Fans dazu eingeladen, mit uns gemeinsam über diese Maßnahmen, über diesen Maßnahmenkatalog, so haben wir das auch veröffentlicht, zu sprechen und zu diskutieren. Diesen Katalog werden wir jetzt morgen letztendlich hier intern verabschieden und dann auch allen Fangruppen zur Verfügung stellen. Das ist so das eine. Das andere, was ich aber viel, viel wichtiger finde, bevor man überhaupt Maßnahmen ergreift, setzen wir ja auf den Dialog mit den Fans. Und das ist etwas, das haben wir hier jetzt mit Beginn der Saison mit einer kleinen Gruppe von Fans vorbereitet, einen Fandialog zu institutionalisieren, haben uns da auch professionelle Hilfe und Unterstützung organisiert, nämlich die Kofas aus Hannover. Das ist ein Team von Leuten, das nennt sich Kompetenzgruppe für sportbezogene soziale Arbeit, die eine Reihe von anderen Fan-Dialog-Prozessen in der Bundesliga begleiten und unterstützen. Und da haben wir uns jetzt schon getroffen und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, so einen Fan-Dialog hier in Wolfsburg zu etablieren, der dann eine hohe Verbindlichkeit in alle Seiten hat. Das führt dann natürlich dann auch zur nächsten Frage. Michael, wie würdest du denn die Zusammenarbeit generell in der Fanszene in Wolfsburg beurteilen? Die ist gut und an einigen Stellen, wie immer, wie im Leben oder auf Arbeit, immer noch zu verbessern. Aber, naja, wir sind lange noch hier, wir sind im Dialog mit unterschiedlichen Leuten und unsere Aufgabe ist es, auch Fans zueinander zu bringen und dass die miteinander sprechen und dass sie Dinge austauschen und so. Ja, das kann man natürlich verbessern, aber das ist, wenn ich mir das angucke, wie es vor 5 Jahren war oder vor 10 Jahren oder so, das ist echt gut geworden, ja. Gibt es denn etwas in der Zusammenarbeit, was du dir wünschen würdest, was noch anders laufen könnte? Na, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das natürlich jeden Spieltag 3 Punkte. Aber darum geht es jetzt ja gar nicht, sondern es geht darum, dass Fans hier ein Gesicht und eine Stimme haben und dieses auch zeigen. Auf Augenhöhe in bestimmten Bereichen mit dem Verein, mit der Geschäftsleitung kommunizieren. Und da sind ja Menschen wie du und ich, die eine Leidenschaft haben und wenn man diese Leidenschaft sozusagen auch noch hier transportieren kann, auch außerhalb von Spieltagen, das wäre mein Wunsch, wenn man das weiter ausbauen kann. Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich auch die Hörer des Wölferradios gebeten, mal ein paar Fragen zu stellen, was sie gerne von den Fanbeauftragten wissen möchten. Und eine Frage geht auch gerade in diese Richtung der Vorkommnisse, die es in Hannover gegeben hat. Und zwar fragt User Ballhexer, wie denn ihr als Fanbeauftragte zum Thema Ultras und deren Aktionen steht, beziehungsweise in der entsprechenden Fangruppen. Werden die toleriert von Seiten der Fanbeauftragten? War deine Frage, ob das von uns toleriert wird, wenn man mit Leuchtraketen irgendwo rumschießt? War das dein Ernst hier? Nee, das ist ja nicht meine Frage, die gebe ich ja nur weiter. Solche Fragestellungen kriegen wir ab und zu mal noch von der Polizei und dann kriege ich einen dicken Hals. Sowas ist nicht zu tolerieren. Sowas wird von mir nicht toleriert, wird von meinen Kollegen nicht toleriert und wird vom ganzen Team nicht toleriert. Das geht doch wohl gar nicht. Jo, klare Ansage, würde ich sagen. Dann gar eine weitere Frage. Carsten, gibt es denn bei euch dann demnächst mal vielleicht eine weibliche Fanbeauftragte? Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten dran, Lenny. ich weiß nicht, ob die Hörerin oder der Hörer das weiß. Wir haben hier eine Ausschreibung gehabt für eine weibliche Fanbeauftragte oder für einen Fanbeauftragten, / Fanbeauftragte. Und unserem Wunsch entsprechend, ja, hätten wir gern eine Frau im Team, die diesen Job übernimmt. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, das ist so ein Bewerbungsverfahren, wenn wir jemanden haben, der dann zufällig keine Frau ist, sondern ein Mann und wir da Vertrauen hätten in die Arbeit, dann wäre das natürlich auch ein Mann. Aber ja, wir sehen es auch, wir haben viele, viele Frauen in der Fanschaft. Und wir hielten es auch für richtig, eine Kollegin hier im Team zu haben. Wir hatten das ja für den Frauenfußball mit der Antje. Leider hat sie sich beruflich verändert und wir müssen da jetzt eine neue Situation schaffen. Aber Ziel ist das schon. Wir finden das wichtig. Die nächste Frage kommt von User Wolfgang. Die würde ich gerne an Holger weiterreichen. Holger, kann man als Fanbeauftragter Einfluss nehmen, zum Beispiel, dass mehr Leute ins Stadion kommen oder dass der VfL generell als attraktiver wahrgenommen wird? So als Einzelperson ist es sicherlich schwierig, das zu bewegen. Und natürlich sind wir als Fanbeauftragte hier auch in Projekten mit eingeschlossen und können unsere Ideen damit einbringen, um, wie gesagt, Themen wie Fankulturentwicklung oder ähnliches mit einzubringen und das ist für uns entscheidend. Also wir sind in sehr vielen Themen hier intern mit eingebunden, wir können unsere Expertise damit eingeben Und dazu gehören natürlich auch Dinge wie mehr Zuschauer, mehr Fans oder mehr Zuschauer im Stadion zu bekommen, aber auch aus diesen Zuschauern dann dementsprechend auch Fans des VfL Wolfsburg zu machen. Ich glaube, Carsten wollte auch noch was sagen dazu. Beispiel dafür, wir haben in der letzten Saison angefangen, hier die Fanmeile vor den Heimspielen zu etablieren. Das ist ein Wunsch gewesen, der direkt aus der Fanszene kam, die gesagt haben, Mensch, um die Spieler herum muss doch im Außenbereich viel, viel mehr passieren. Da muss die Stimmung, die Atmosphäre schon aufgenommen werden. Da passiert uns ein bisschen zu wenig. Das haben wir in den Club hinein kommuniziert und haben dann letzte Saison diese drei Testspiele gemacht mit der Bühne. Du hast das vielleicht auch schon gesehen. Haben Bands in Wolfsburg angesprochen, also auch Wolfsburger Bands, ob die Lust haben, hier im Rahmen der Spiele Musik zu machen, haben, glaube ich, ein ganz gutes Catering-Angebot geschaffen. Und die Fans spiegeln uns das sehr, sehr positiv zurück. Und das ist, denke ich, ein Teil, der ein Stück Kultur entwickelt, Leute begeistert hier auch für die Events, für die Spiele. Und das ist, es ist schwierig messbar, aber wir glauben schon, dass solche Dinge schon dafür sorgen, dass wir immer mehr Fans hier für den Verein und für die Spiele begeistern können. Ich habe es nicht nur gesehen und war schon zu Gast, sondern ich habe es auch aktiv beworben hier, glaube ich, sogar in der letzten Sendung. Aber Micha wollte noch was sagen zu dem ganzen Komplex. Ja, also ich wollte noch mal was sagen, also sozusagen Zuschauer zum Fan machen, darauf Einfluss nehmen. Das machen wir, das ist eine unserer Kernaufgaben. Das machen wir schon seit, ich weiß gar nicht, solange es uns gibt. Also angefangen vom alten Stadion, vom Block A in die Südkurve, von der Südkurve über den Marsch, Beteiligung hier in die Nordkurve, Ausbau Nordkurvensaal, Bau, Fanhaus, jetzt so ein Bühnenprogramm. Also wir sind ständig unterwegs und das gelingt uns eigentlich auch nur, weil wir mit Fans sprechen, weil wir auch dahin gehen, wo Fans sich aufhalten und ihre Sorgen und Wünsche aufnehmen und sozusagen in diesen Verein transportieren. Carsten hat gesagt, es ist schwierig zu messen, aber guck dir das an. Die Nordkurve ist seit Jahren ausverkauft mit Dauerkarten. Das hätte uns vor 10 Jahren niemand zugetraut. Heute ist das so. Wir haben die erste Saison, wo wir sozusagen den Bereich der Nordkurve erweitert haben, über die Außenblöcke, die jetzt Heimbereich sind. Das ist unsere Arbeit zum Stück. Eine Hörerfrage habe ich noch, die geht so ein bisschen genau in diese Richtung. Und zwar möchte User Sönke wissen, was macht man eigentlich als Fanbeauftragter die ganze Woche über? Da ist ja meistens kein Spiel. Ja, heute ist das ganz einfach. Bei 34 Grad im Schatten liegen wir drei auf dem Ponton am Allersee und trinken Backslide. Nein, Quatsch. Feldin. Genau, Feldin. Nein, natürlich nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben. Wir haben die hier im Team auch ein Stück sortiert. Vielleicht kann da jeder von uns was dazu sagen, was seine Aufgaben sind. Für mich gilt es, dass ein Stück das Team und die Themen hier zu organisieren und in vielen Bereichen auch hier intern im Club zu vertreten. Mal ein Beispiel, da gibt es einen Bereich, der nennt sich im Moment, das ist eine Arbeitsgruppe zur infrastrukturellen Weiterentwicklung. Das Stadion hat schon ein gewisses Alter. Und wir haben eine ganze Reihe von Anforderungen. Ich verrate da auch kein Geheimnis. Herr Röttgermann hat es schon gesagt. Wir sind am Überlegen, zum Beispiel den Familienblock zu verlegen, näher an die Nordkurve heran, damit die jungen Fans ein Stück der Atmosphäre und der Eindrücke unserer Hype-Fans mitbekommen und dann zu echten Fans werden, die irgendwann in der Nordkurve stehen. Das sind so Dinge, in denen wir hier intern tatkräftig mitwirken, unterstützen und auch Fan-Meinungen immer wieder in diesen Arbeitsrunden einbringen und da in einem guten Austausch sind. Das ist zum Beispiel ein Teil der Aufgaben, die wir hier unter der Woche erledigen. Michael zum Beispiel ist gerade dabei, das 18. Auswärtsspiel zu organisieren. Da kann er aber auch selbst was dazu sagen. Das wäre ein konkretes Beispiel. 18. Auswärtsspiel findet jetzt ja statt. Und zwar spielen wir Samstag in Bremen. Und am Sonntag ist das so, dass wir unseren kompletten Profikader in die Fanclubs verschicken in Form einer Sternfahrt. Das machen wir schon seit Jahren. Auch das waren Wünsche, die von Fans irgendwann auf uns herangetreten sind. Und wir haben das dann so weit entwickelt, dass dann eben auch Arbeitstitel 18. Auswärtsspiel stattfinden kann. Wer zum Beispiel Interesse hatte oder so zum offiziellen Fanclubs Hildesheimer Wölfe guckt oder so, die machen eine überragende Veranstaltung. Da sind 600, 700, 800 Menschen, die kommen, um sozusagen auch unsere Spieler zu erleben. Das muss natürlich organisiert werden. Da müssen Gespräche geführt werden mit Dieter Hecking, mit Klaus Allofs, mit dem ganzen Lizenzbereich, mit den Spielern. Die Spieler müssen wissen, wo geht's hin. Da muss eine Medienarbeit gemacht werden. Das muss vorbereitet werden. Da muss mit dem Fanclub gesprochen werden. Da sind ganz viele Dinge zu tun. Das muss natürlich nebenbei laufen. Wir haben den Fanwall, den wir sozusagen als Fanbetreuung selbst bespielen. Also da muss eine gewisse Logistik vom Personal hinterstehen. Da muss eine Logistik hinterstehen für den Wareneinkauf. Was passiert eigentlich mit dem Geld? Was eingenommen wird. Lauter solche Sachen. Dann gibt es Gespräche, die zu führen sind mit unterschiedlichen Fanclubs, mit Fans. Dann muss ich mich mal, ich kann Holger gleich was zu sagen, mit den Kollegen unterhalten. Jetzt ist schon wieder Auswärtsspiel in Hoffenheim. Das muss doch organisiert werden. Und dann müsste auch noch Interviews geben fürs Wölferadio. Das machen wir natürlich gerne, wenn wir, wie Carsten gesagt hat, mal von unserem Pong-Pong runtergekommen sind. Das stelle ich mir gerade sehr schön vor. Aber Holger wollte, glaube ich, auch noch sein Tätigkeitsfeld umschreiben. Ja, dann haue ich nochmal hinten einen drauf. Ja, und sage auch mal zu meinen Tätigkeiten oder zu meinen Hauptaufgaben hier was. Ich habe zum größten Teil mir auf die Fahne geschrieben, den administrativen Bereich so ein bisschen zu übernehmen. Das heißt, so ein bisschen Presse-Öffentlichkeitsarbeit, was Fan-Themen belangt, sprich Veröffentlichung von Beiträgen in der Stadionzeitung, was die Fans betrifft. Dann natürlich die wöchentlichen Informationen, jeder kennt sie vielleicht, die Fanszene aktuell, wo ja hauptsächlich viele Dinge drinstehen schon, die dann nicht mehr als unbedingte direkte Fragen bei uns auftauchen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich trotzdem sehr viele E-Mails zu verschiedenen Themen. Wir sagen immer so schön hier, das geht von der kalten Bratwurst beim Spiel bis hin zu, ist die Gästekasse beim nächsten Spieltag geöffnet. Das sind so Themen, die ich hauptsächlich hier bearbeite und wird auf jeden Fall hier nie langweilig. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mich sprach jemand an nach dem Spiel gegen Köln und fragte, warum denn das WLAN nicht funktioniert hätte auf der Tribüne. Das konnte ich leider nicht beantworten, die Frage, aber vielleicht kriege ich es noch raus. Aber das nur am Rande. Kommen wir nochmal zur aktuell laufenden Saison. Ja, besondere Saison, haben wir schon mehrfach drüber berichtet und auch gesagt. 20 Jahre in der Bundesliga. Da ist ja auch von eurer Seite einiges ausgebacken. Ihr unterstützt ja auch den Fanmarsch, der da jetzt stattfinden wird im Spiel gegen Mainz. Wie findet ihr die ganze Aktion, was da bisher angelaufen ist und wie unterstützt ihr das konkret? Ich glaube, Holger koordiniert ja auch gerade, dass zum Beispiel Spieler der Aufstiegsmannschaft mitmarschieren bei dem Fanmarsch am 2. Oktober. Ich war jetzt am Samstag selber bei dem so fast zweiten Treffen, sage ich mal, dabei, wo dann halt die aktive Szene im Endeffekt die ganze Geschichte ins Rollen gebracht hat. Dann natürlich auch der in Anführungsstrichen breiten Öffentlichkeit oder breiten Masse an Fans vorgestellt hat. Das heißt eigentlich, dass wir relativ wenig unterstützen sollen. Fans haben sich da wirklich das zur Aufgabe gemacht, dass wirklich an diesem Sonntag vor dem Mainz-Spiel da wirklich auf Eigenverantwortung und Eigenorganisation zu bauen und so viele Fans des VfL Wolfsburg dazu zu bewegen, am alten Stadion noch ein bisschen zu feiern und dann ab 13 Uhr im Endeffekt zur Volkswagen Arena hier rüber zu gehen. Und das, die Hoffnung der Fans ist natürlich dabei, dass die Ersten hier am Stadion ankommen und die Letzten dann erst am Elsterweg losgehen. Ich hoffe, das funktioniert so und ich hoffe, da beteiligen sich auch ganz viele Fans dran, weil ich das für eine ganz tolle Aktion halte, die so in dieser Form in Wolfsburg wirklich noch nie gegeben hat. Und dementsprechend dann auch die 20 Jahre von Seiten der Fans dann halt gewürdigt werden sollen. Jetzt nochmal kurz zu der zweiten Frage. Also mir haben mittlerweile 7 Kollegen zugesagt aus der Aufstiegsmannschaft 96-97. Unter anderem Namen wie Rolf Reger, Jan Jensen, Matthias Mausch, dann natürlich Detlef Dammeier, Matthias Stammer, Peter Kleschewski. Ich darf da natürlich auch ein bisschen mitlaufen und das freut mich natürlich auch sehr. Und das wird natürlich auch im Bild festgehalten. Hashtag 20 heißt der Arbeitstitel der Filmdokumentation, die unter anderem auch beim Fanmarsch gedreht wird. Und da wollte ich von euch natürlich auch nochmal wissen, wie findet ihr das Ganze, das Filmprojekt, dass so ein Film entsteht, so ein Film gedreht wird und welche Bedeutung hat das denn letztendlich auch vielleicht für die Fanszene oder auch für eure Arbeit? Dazu Carsten vielleicht. Ja, also wir sind schwer begeistert davon. Wir finden, das ist eine großartige Projektidee und die kommt nach 20 Jahren erste Bundesliga genau richtig. Lenny, du weißt das selbst, du bist Mitglied der Filmcrew, wir unterstützen das hier an jeder Stelle. Wir haben erst gestern wieder zusammengesessen, auch hier bei uns mit Vertreter der Marke und der Medien und Kommunikation. Da geht es ja um, das muss im Hintergrund ja alles organisiert sein mit Drehrechten im Stadion und den Dingen. Wir finden das großartig. Ich habe, als wir die OFC-Versammlung letztens hatten, habe ich gesagt, ich erinnere mich daran, dass der Wolfgang Wolf, als er hier bei uns Trainer war, der hat gesagt, wir brauchen mindestens 15 bis 20 Jahre, um uns in der Bundesliga zu etablieren. Diese Zeit ist jetzt um. Und wenn man sieht, wer in diesem Team der Filmcrew, die jetzt Verantwortung übernimmt, dann sind das genau die Jugendlichen, die damals mit 14, 15 in der Kurve standen. Und heute sind es die, die als Erwachsene ein Stück Verantwortung übernehmen und sagen, wir drehen so einen Film. Und da sage ich, das ist für mich eins der Zeichen jetzt Richtung Wolfgang Wolf. Wir haben uns etabliert in der Bundesliga und haben eine ganze Generation Fans sozusagen hinter uns. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und ich freue mich irre auf das Produkt. Ich durfte ja gestern schon so einen kleinen Trailer sehen, der hier am Donnerstag im Stadion auch über die Leinwand laufen wird. Und ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen der Fans darauf. Ja, wir natürlich auch. Kleine Korrektur vielleicht. Die Teaser-Premiere, wie es so schön heißt, ist, glaube ich, für das Spiel gegen Dortmund im Stadion geplant. Das ist der Dienstag dann. Ach so, naja, Donnerstag ist was anderes. Das war eine deutsche Fehlleistung, Lenny. Natürlich Dienstag gegen Dortmund. Dann ja, weiß ich so genau, wann unsere Spiele sind. Ja, da gibt es so eine neue Erfindung, die heißt Spielplan. Ja, die beiden haben mir gestern hier so einen Kalender ins Büro gehängt. Da bin ich auch total glücklich drüber. Ich sag manchmal so flapsig, wenn diese ganzen Fußballspiele nicht wären, dann wäre das hier echt ein cooler Job. Also ich will damit aber nur sagen, wir haben auf deine Frage von vorhin, wir haben ja unter der Woche so viel Themen, die uns am Herzen liegen, dass man manchmal schon darüber sogar einen Bundesligaspieltag vergisst oder ihn falsch einordnet. Ist gar nicht schlimm, Hauptsache du bist dann ja da. Ich bin auf jeden Fall da. Und das ist ja schließlich auch die Hauptsache. An dieser Stelle wollte ich auf alle Fälle nochmal loswerden. Ein dickes Dankeschön für eure Arbeit, die ihr macht. Meistens verfährt man ja so dann nach dem Motto, nicht geschimpft ist genug gelobt. Aber Anerkennung für euren Job, den ihr da macht, jede Woche aufs Neue. Super auch, dass ihr alle drei euch gleich die Zeit genommen habt, um hier heute mit dabei zu sein. Das waren unsere Fanbeauftragten Michael Schrader, Holger Ballwanz und Carsten Ihle. Danke fürs Gespräch. Ja, Lenny, vielen Dank. Viel Spaß. Kurzpassspiel. Die HSV-Fans wollen offenbar einen Protestmarsch vor dem Spiel gegen RB Leipzig veranstalten, da sie nicht mit der Kommerzialisierung à la Red Bull einverstanden sind. Ja, für die Umsetzung, habe ich gehört, des Marsches werden allerdings noch Sponsoren gesucht. Interessierte Geldgeber melden sich bitte bei der Spedition Kühne und Nagel. Habt ihr das Spiel am Dienstag in der Champions League zwischen Manchester City und Mönchengladbach gesehen? Nee, die Gladbacher ja auch nicht. Aber irgendwie war es doch wie immer eine Champions League-Konferenz bei Sky. Ja, es kam nur Bayern halt, ne? Aber um künftig solche regenbedingten Ausfälle zu verhindern, hat Manchester City noch schnell einen Spieler verpflichtet. Achtung Brüller, nämlich Jürgen Sparwasser. Oh Mann, der Kerl ist wirklich total voll. Eine der Überraschungen dieser Bundesliga-Saison spielt momentan ja in Leverkusen, nämlich der Spieler Bojan Palo. Hat so viele Tore geschossen wie Robert Lewandowski. Das ist doch mal ein Wort. Als ich den Namen Bojan Palo zuerst gehört habe in den Nachrichten, habe ich gedacht, hä, fallen in Europa wieder die Flüge aus? Faninfos. Einige werden es über die sozialen Netzwerke schon mitbekommen haben, wird ja ganz, ganz fleißig geteilt, nämlich den Aufruf und die Einladung zum Fanfest am 2. Oktober, das ist ein Sonntag vor dem Heimspiel gegen Mainz. Da wird, ja, sozusagen ab 10 Uhr im alten Stadion, am VfL-Stadion am Elsterweg, nochmal richtig reingehauen. Und zwar mit allen möglichen Programmen. Interviewspieler, Aufstiegsmannschaft werden dabei sein. Alles im Rahmen natürlich von 20 Jahren Bundesliga. Und im Anschluss wird es einen Fanmarsch geben. Das wissen auch wahrscheinlich ganz, ganz viele. Ganz wichtig ist, dass da möglichst viele hinkommen, denn wir filmen das Ganze natürlich auch und es wird Einzug halten in die Doku Hashtag 20. Fanmarsch, der geht los um 13 Uhr am alten Stadion und das Beste, wenn er natürlich, wenn es möglichst viele Leute erreicht. Und deswegen werden wir noch ganz, ganz fett die Werbetrommel rühren. Teilt es, dass wir tatsächlich auch ein super Plädoyer abgeben können für den Bundesliga-Standort Wolfsburg. Dann gibt es noch die Möglichkeit, im Oberrang der Nordkurve in der Singing Area wenige Plätze zu erwerben. Nämlich für alle Spiele der Hinrunde kann man ab sofort bei den Fanbeauftragten nochmal zulangen und Teil, ja, dieser coolen Kurve letztendlich werden. Wer noch möchte, schlägt zu oder mailt der Fanbetreuung at vfwolfsburg.de unter den Angaben der persönlichen Daten. Und für das Spiel gegen Hoffenheim, das steht ja am Samstag an, gibt es mehrere Fanfahrten. Fanfahrten Wolfsburg bietet eine Bustour an. Nähere Informationen gibt es auch unter www.fanfahrten-wolfsburg.de. Die Schlemmerbrüder bieten eine ICE-Tagestour an. Auch da gibt es hier entsprechende Informationen unter www.fantours-vu.de. Wer ohne Karte nach Hoffenheim reist, muss übrigens nicht draußen stehen. Die Gästekasse wird geöffnet sein. Kombinationsspiel. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema, das Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am kommenden Samstag. Und um da kompetent drüber zu sprechen, habe ich natürlich wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Marco vom Hoffenheim-Blog. Hallo Marco. Moin. Ja, schön, dass du dabei bist im Wölferadio. Sag mal Mensch, 4:4, Wahnsinnsspiel habt ihr abgeliefert gegen Mainz. Hast du dich denn schon erholt? War natürlich emotional alles dabei. Nach 20 Minuten wollte man irgendwie schon wieder ins Bett gehen. Da war in der Halbzeitpause, glaube ich, einiges los. Und wie man gesehen hat, wir sind nach wie vor für jedes Spektakel gut. Was ist denn in der Halbzeit passiert, wenn du es schon ansprichst? Also wie zu lesen war, wurde Nagelsmann mal etwas lauter. Ja, und es ging irgendwie auch um das Thema Männlichkeit. Klar, du hast natürlich halt bei 1:4 auch nichts mehr zu verlieren. Dann gehst du raus und entweder wird es irgendwie ein 1-7, 1-8 oder man hat Anführungszeichen Glück, der Gegner wird einer weniger und man dreht das Spiel noch. Jetzt hat es ja im Vorfeld des Spiels schlimme Vorfälle gegeben. Auf einer Schiffstour, wo Hoffenheim-Fans angereist sind, sind die Fans dann beworfen worden von einer Brücke mit Fäkalien aus Eimern. Das ist ja total ekelhaft, finde ich. Was kannst du dazu Näheres sagen? Also was mein Stand hier ist im Moment, dass es hier um, man muss so sagen, unterbelichtete Fans des SV Waldhof handelt, die die Gelegenheit genutzt haben, um mal wieder ihren Unmut kundzutun. Da fehlen einem wirklich die Worte, zumal ja auch wirklich Gefahr bestand, dass jemand so einen vollen Eimer wirklich abbekommt, ja, und dann hört halt der ganze Spaß in Anführungszeichen dann wirklich mal auf. Und ich hoffe, dass damit aller Scherz gegen vorgegangen wird. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Das ist natürlich viel ekelhaftiger. Ja, bläh, fällt mir gar nichts mehr zu ein. Aber was glaubst du denn, man hat ja mal gedacht, dass nach dem Aufstieg von RB sozusagen Hoffenheim oder auch ja, wir Wolfsburger können ja auch ein Lied davon singen, nicht mehr so die Bad Guys sind. Was glaubst du denn jetzt aus eurer Sicht, dass solche Aktionen immer noch möglich sind? Woran liegt denn das noch? Naja, manche Sachen sind halt traditionell behaftet und es bleibt wohl auch so. Und auf der anderen Seite muss man sehen, dass Leipzig jetzt auch wirklich in den ersten beiden Partien gezeigt hat, dass sie auch tollen Fußball spielen, ja. Und ist das Leipzig mal vielleicht irgendwie noch einen Punkt oder drei gegen den FC Bayern holen, dann sind sie wahrscheinlich der Liebling der Bundesliga. Im Gegensatz dazu ist es sportlich aber euch durchaus durchwachsen. Woran liegt das denn? Wo liegt denn das Problem bei euch momentan? Also ich glaube, dass wir einfach, oder was weiß ich, dass das Nagelsmann noch nicht die Stammelf gefunden hat, mit der man in die Partien gehen kann. Da wird jetzt in den ersten beiden Varianten noch sehr viel gewechselt. Wir sind vorne, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Das gefällt mir oder hat mir in beiden Partien auch super gut gefallen, was da im Angriff passiert. Die Abwehr ist im Moment noch ein bisschen, muss ich sagen, extrem wackelig. Man muss das sehen. Süle im Moment noch nicht bei der Form, wie letztes Jahr war. Scheer sehr wackelig. Dann kam Toljan jetzt erst von der Olympiade zurück. Also da fehlt noch definitiv die Stabilität und das aus der letzten Saison mitgebrachte Problem der fehlenden Nummer 10 ist nach wie vor da. Ganz gut gefällt mir ja bei euch immer der Kramaric, auch schon zu Ende letzter Saison. Ist das so eine Art Hoffnungsträger für euch? Absolut, also auch hier habe ich schon von einigen gehört, dass der eigentlich viel zu gut ist für die TSG Hoffenheim, der könnte überall spielen. Stimmt wahrscheinlich auch, ich meine, er war auch jetzt nicht der billigste, aber in der Tat macht er vorne wirklich sehr viel Betrieb und hat auch maßgeblich zu dem Punktgewinn beigetragen. Jetzt ist ja euer Trainer Julian Nagelsmann fast schon als der neue Jürgen Klopp in der vergangenen Saison gefeiert worden, der neue Thomas Tuchel, was man da alles so schon lesen konnte. Die Ergebnisse sprechen da doch nicht wirklich für. Was kann er denn, der Gute? Schwer zu sagen. Also er kam natürlich in eine Extremsituation rein, wo nichts zu verlieren war mehr. Die Sache hat er gut gemeistert. Die Sache hat auch damals Gisdol gut gemeistert. Also je nachdem, wann du halt kommst. Und es kann nur bergauf gehen. Alles andere, weil es schon im Argen liegt. Ich glaube, er ist ein sehr intelligenter Trainer und eine alte Floskel sagt, er erreicht, sag ich mal, die Jungs in seiner Altersgruppe da wirklich noch sehr, sehr gut. Was ihm fehlt, ist natürlich noch eine ganze Latte an Bundesliga-Erfahrung und da wird es immer wieder mal Rückschläge geben. Also wir hatten auch letztes Jahr, weiß nicht genau, ob es das dritte Spiel war, das vierte, in dieser Packung in Stuttgart. Gestern in Mainz hätte es auch einen riesen Fiasko geben können. Also das werden wir immer wieder erleben, denke ich mal. Aber generell sind die Spiele einfach wieder besser anzuschauen als vor Nagelsmann. Beim VfL Wolfsburg war in den vergangenen Wochen und Monaten ja durchaus Unruhe zu verspüren. Jetzt ist der Saisonstart ja ganz okay gewesen. Wie nehmt ihr die Entwicklung beim VfL in Hoffenheim so wahr? Ich, jetzt von der Partie gegen Köln, muss ich sagen, war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich mir jetzt gerade auf dem ersten Spieltag ein bisschen mehr erwartet von Wolfsburg. Man hat, muss ich sagen, in Personalien doch einigen Aderlass gehabt, ja, und die Unruhen um jetzt den einen oder anderen Spieler tun vielleicht auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass man da Stabilität reinbekommt. Wie lange Gomez braucht, um sich zu etablieren, wird man abwarten. Und ich denke einfach, dass auch hier die ersten paar Wochen für den VfL nochmal richtungsweisend werden. Mit was für einem Spiel rechnest du denn dann am Samstag in Hoffenheim? Auf jeden Fall torreich, denke ich mal. Ja, also da bin ich sehr sicher, dass wir da einige Tore sehen werden. Wir wollen den ersten Dreier einfahren, wir müssen ihn quasi einfahren. Wolfsburg, denke ich mal, hat auch große Lust auf Tore bei uns. Willst du einen Tipp hören von mir? Also ich wünsche mir einen 3-2 für uns. Damit werden, glaube ich, alle zufrieden. Aber ganz ehrlich, wäre ich auch jetzt nochmal mit einem weiteren Unentschieden nicht unglücklich. Muss ich dich leider leicht enttäuschen, denn der VfL hat die ersten beiden Saisonspiele schon mal zu Null gespielt. So viele Chancen werdet ihr dann wohl auch nicht kriegen, beziehungsweise Tore machen. Ja, also man hat ja auch gesehen, dass das hinten noch nicht ganz so stabil ist. Und ihr habt ja auch einen alten Bekannten im Tor, soweit ich das noch in Erinnerung habe, der ja auch mal gut sein kann für den einen oder anderen Fehlgriff. Ja, der Kohn Castells ist eigentlich sehr gut drauf momentan. War er phasenweise bei uns auch. Und es gab aber auch wiederum Spieltage, wo ich mir gedacht habe, ob wir da wirklich den richtigen verpflichtet hatten damals. Aber es bleibt spannend. Das in jedem Fall, das war Marco vom Hoffenheim-Blog. Er hat uns mal eingeschätzt, wie das Spiel am Samstag laufen könnte bei der TSG. Danke für das Gespräch. Ja, danke dir. Wir freuen uns drauf. Neulich in der zweiten Liga. Ein Braunschweiger ist auf dem Weg nach Hannover zum, ja, natürlich einzigen Derby in Niedersachsen. Er hat dabei einen kleinen Unfall und so ein paar Dellen im Auto. Da kommt ein Hannoveraner, ein 96er, vorbei und sagt, hey, du musst da ordentlich in den Auspuff blasen, dann drückt es die Dellen wieder raus. Hannoveraner fährt weiter und der Braunschweiger denkt sich, ach, das kann ich ja mal probieren. Er bläst und bläst und bläst. Da kommen dann zwei Hannoveraner Polizisten vorbei und fragt, was machst denn du da? Und der Braunschweiger erzählt, ja, eben gerade kam so ein 96-Fan vorbei, der sagte, ich soll kräftig in den Auspuff blasen, damit die Dellen rausgehen. Ne? Die beiden Polizisten lachen sich halbtot und sagen dann, ja Mensch, das kann doch gar nicht funktionieren. Ne? Du musst doch erst das Schiebedach zumachen. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende des Wölferadios für heute. Zwei kleine Sachen möchte ich noch erzählen. Zum einen, vorhin haben wir den Hashtag 20 schon mal kurz drüber gesprochen. Für alle Besucher des Dortmund-Spiels kann ich schon mal eine kleine Überraschung versprechen. Mehr wird noch nicht verraten, also hat aber was damit zu tun. Schaut mal so ein bisschen auf die Leinwand vor Beginn des Spiels. Und dann auch nochmal in eigener Sache. Eine große Ehre ist mir zuteil geworden, beziehungsweise dem Wölferadio. Die Titelmelodie des Wölferadios, nur der VfL, immer schön zu hören am Anfang im Intro, aber auch hinten raus, ist aufgenommen worden auf die ganz frische Doppel-CD der Wölfe Sound vom VfL Wolfsburg. Und das ist natürlich eine Bombensache. Hätte ich nie mit gerechnet. Super, super. Also, weil ich auch immer wieder gefragt werde, wo kann man das Lied denn sich besorgen? Da kann man sich es auf alle Fälle kaufen. Und wenn ihr sagt, ah, ich brauche eigentlich nur das Lied, ja, dann schreibt mir nochmal, dann finden wir da auch noch irgendwie eine Lösung. Ich finde es toll, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Ich möchte mich bedanken bei Wolle und Sebastian für die inhaltliche Unterstützung. Und ja, damit sind wir am Ende. Ich sag mal, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Nur der VfL.